Deutschlandradio Kultur. Aus den Archiven. Herzlich willkommen bei Aus den Archiven. Mein Name ist Michael Groth. Im Februar 1951 begann der RIAS mit einer neuen Krimireihe. Es geschah in Berlin, griff wahre Fälle aus den Protokollen der Westberliner Polizei auf. 499 der von Werner Brink verfassten Sendungen produzierte der RIAS bis 1972. Hören Sie zunächst Folge 314, ausgestrahlt am 18. Juni 1963. Kinder als Brandstifter. Es geschah in Berlin. Eine Sendereihe in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei, gestaltet von Werner Brink. Sämtliche vorkommende Namen sind frei erfunden, entstehende Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Na, jetzt kommen Sie ja. Ja, eben Glück, es wird ja auch schon immer schlimmer. Sie, ja? Was ist denn los hier? Na, es brennt. Na, das sehe ich. Na, also. Sagen Sie mal, ist das nicht das Lagerhaus von der Fabrik hier? Ja, ja. Was denn, und da brennt es jetzt nach Betriebsschluss? Bitte machen Sie ja Platz, meine Herrschaften, so können wir nicht arbeiten. Entschuldigen Sie, Herr Brandmeister. Ja, ich bin der Pförtner von dem Nebengrundstück. Ich hatte das Feuer entdeckt und Sie alarmiert. Ah ja, ja, danke. Wenn Sie sich noch zur Verfügung halten wollten, ja? Aber gerne. Die Kriminalpolizei wird auch gleich hier sein. Ja, ist gut. Ich muss hier noch einige Anordnungen treffen. Meldung an die Zentrale. Wir brauchen Verstärkung. Der Brand ist schon viel zu umfangreich. Jawohl. Alarmstufe 3. Kriminalpolizei, Kommissar vom Dienst. Ja. Ja? Größerer Brandwerkgelände Secklerstraße. Revierbeamte am Brandort. Ja, danke. Ich gebe Meldung weiter an Branddezernat. Wann haben Sie das Feuer entdeckt? Na, das war so bald nach 7, Herr Kriminalbeamter. So 19.10 Uhr etwa. 19.10 Uhr. Ich war gerade auf meinem Rundgang und wie ich am Zaun von unserem Werk lang komme, da sehe ich nebenan, bei der Nachbarfabrik. Ja, ich verstehe. Da sehe ich, wie aus dem Lagerschuppen Flammen rausschießen. Daraufhin habe ich dann gleich erstmal die Feuerwehr angerufen. Ja, glücklicherweise nicht, ne? Denn inzwischen ist das ja ein ziemlich gewaltiger Brand geworden. Ach, meine Herren, kommen Sie, treten wir ein bisschen beiseite. Ja. Ja, na, und dann habe ich meinem Kollegen von der anderen Fabrik Bescheid gesagt. Sie hatten bis dahin noch nichts von dem Feuer, ich meine, auf Ihrem Gelände bemerkt. Nein, konnte ich ja nicht. Ich hatte in meinem Büro gesessen. Ach so, ja. Der Betrieb an sich war ja wohl schon geschlossen. Ja, wir machen um 5 Uhr Schluss. Dann setzt mein Nachtdienst ein. Aha, ja. Na, soweit ich bis jetzt übersehen konnte, stehen ja in dem Schuppen keinerlei Maschinen oder dergleichen. Nee, überhaupt nicht, Herr Kriminalbeamter. Ja. Da wird nur Verpackungsmaterial gelagert. Ah, Verpackungsmaterial? Hm. Naja, und sowas brennt natürlich leicht, nicht wahr? Tja, fragt sich jetzt nur, wie das Feuer entstanden sein kann. Handelt es sich um Fahrlässigkeit? Ich meine, wenn eben doch jemand eine brennende Zigarette weggeworfen haben sollte? Ja, das Rauchen ist ja in dem Schuppen streng verboten, Herr Kriminalbeamter. Ja, schön, aber ich meine, das wäre ja wohl kein Hinderungsgrund für leichtfertige Leute, nicht wahr? Ja. Nur, ich meine, wenn eine solche Fahrlässigkeit seitens eines Betriebsangehörigen vorliegen sollte, dann müsste das ja schon bis längstens 17 Uhr geschehen sein. Ich meine, das heißt, das Feuer hätte über 2 Stunden Zeit gehabt, sich zu entwickeln. Ja, allerdings. Ja, aber das scheint mir doch nicht sehr naheliegend. Ich meine, bei derart leicht brennbaren Stoffen. Ach so. Ja, allerdings. Ja, sagen Sie, wie ist das? Sie kommen doch sicherlich bei Ihren eigenen Rundgängen über das Werkgelände auch an diesem Schuppen vorbei, oder? Ja, klar. Nicht wahr, ja. Und sagen Sie, haben Sie da nicht irgendwann dort etwas Besonderes bemerkt? Nö. Ich mache meinen ersten Rundgang so ungefähr eine halbe Stunde nach Dienstantritt. Aha, ja, also da war natürlich noch nichts zu sehen, nicht wahr? Ja. Na, und dann? Dann gehe ich so im Abstand von 2 Stunden mal rundherum. Ah, so, ja. Das heißt also, dass Sie Ihren zweiten Rundgang noch gar nicht angetreten hatten, als durch Ihren Kollegen vom Nachbargrundstück das Feuer entdeckt worden war. Sehr richtig, Herr Kriminalbeamter. Ja. Aber das war doch auch ganz in Ordnung so. Ich konnte doch nicht wissen, dass... Nee, klar, nein. So ist das ja auch nicht gemeint, nicht wahr? Mich interessiert nämlich nur Folgendes. Sie konnten demnach auch nicht bemerkt haben, dass sich, ich meine, möglicherweise in der Zwischenzeit jemand in der Nähe des Schuppens aufgehalten hat, der dort eigentlich zu dieser Zeit nach Betriebsschluss nichts zu suchen hatte. Ach, Sie meinen, dass hier jemand absichtlich das Feuer gelegt hat? Na, das weiß ich natürlich nicht. Wa? Die Brandursache müssen wir erst noch untersuchen. Ja, Herr Z., also sowohl nach unseren Feststellungen als auch nach denen der Feuerwehr liegt hier ziemlich zweifelsfrei Brandstiftung vor. So. Ja. Na, ob fahrlässig oder beabsichtigt, das wissen wir natürlich noch nicht. Nach den Untersuchungen des Brandherdes kann man allerdings eher auf bewusste Brandstiftung schließen. Ja, ist schon etwas über die Höhe des Schadens bekannt, Frank? Ja, der Schuppen ist ja völlig vernichtet. Nach Angaben der Werkleitung dürfte es sich um einen Verlust von 30.000 bis 40.000 Mark handeln. 30.000 bis 40.000? Ja. Das ist allerdings recht erheblich. Wer kann denn im Falle beabsichtigter Brandstiftung an solchem Schaden für die Firma interessiert gewesen sein? Ja, wir sind ja noch mitten in den Ermittlungen, Herr Z. Na, wenn das mal nicht wieder so ein paar Jüngern gewesen sind, die sich öfter hier rumtreiben. Ja, da war doch schon mal sowas. Voriges Jahr. Da hat's aber nicht gebrannt gehabt. Doch, doch, doch, aber bloß nicht so richtig. Da war doch so ein Taxifahrer dazugekommen, der die Lünes verjagt hat. Nee, der hat die Polizei geholt gehabt und die hat denn die Jüren auf die Beine gebracht. Ja, nach einer Eintragung in unseren Tätigkeitsbüchern, Herr Frank, das ist im vorigen Jahr, Moment, ja, genau am 17. Oktober war das, ja. Da ist uns angezeigt worden, dass spielende Kinder auf dem fraglichen Industriegelände in der Nähe des Lagerschuppens mit Streichhölzern gespielt haben sollten. Also gekokelt, wie man so sagt, Herr Wachtmeister. Ja, sehr richtig. Es war nicht weiter viel passiert. Sie hatten Papier angezündet und Holzwolle, die da herumlag. Ein Taxifahrer hatte das beobachtet und die Jungs, es handelte sich um insgesamt 10 Jungs zwischen 12 und 13 Jahren. Ja, und die hat der Taxifahrer veranlasst, die kleinen Feuerstellen sofort auszutreten. Ja. Er hatte dann noch eine entsprechende Meldung an uns hier, an das Polizeirevier, gegeben, da er schon öfter dort spielende Kinder auf dem Werkgelände beobachtet hatte. Das war, vermute ich, immer nach Betriebsschluss in der Firma. Ja, meist am frühen Abend, Herr Frank, ja. Beziehungsweise am späten Nachmittag. Ja. Sagen Sie, wie können Kinder dort auf das Grundstück gelangen? Och, das ist ziemlich einfach. Das Fabrikgrundstück wird auf der einen Seite durch einen Bahndamm begrenzt. Ja. Nur die Jungs sind da über einen Maschendrahtzaun geklettert. Ach so. Und haben dann in dem Schuppen, der ist ja offen gebaut, ja, ja, und davor gespielt. Das ist auch schon von anderen Anwohnern aus der Nachbarschaft beobachtet worden. Hm. Eine Frage, sind seinerzeit diese Jungen vielleicht namentlich festgestellt worden? Ja, natürlich. An sich war ja sonst nichts weiter zu unternehmen. Wir haben die Kinder verwarnt. Es war ja, wie ich schon eben sagte, kein Unheil weiter entstanden. Ja, ja. Nach den Erzählungen der Leute in dieser Gegend haben dort allerdings immer wieder mal Kinder auf dem Werkgelände gespielt, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Sie sind beim Antreffen aber auch immer wieder weggeschickt worden. Passiert ist jedenfalls sonst nie wieder etwas. Ja, also immerhin bestünde die Möglichkeit, dass jetzt bei diesem Brand doch wieder Kinder im Spiel waren. Sure. Herr Wachtmeister, ich bitte Sie, mir für alle Fälle die Namen und Anschriften der damals festgestellten Kinder zu geben. Aber gern, Herr Frank. Danke. Selbstverständlich. Ja. Also, Herr Zitt, bei sämtlichen Kindern, die mir, ich meine, also deren Namen und Adressen mir vom zuständigen Polizeirevier aufgegeben worden sind, da handelt es sich um Jungen, die noch nicht strafmündig sind. Also alle unter 14? Ja, für deren Vernehmung wäre also die weibliche Kriminalpolizei, die WKP, zuständig. Ja, natürlich. Ja, ich habe aber nun nicht die Absicht, Herr Zitt, diese Jungen zu verhören. Hm? Ich möchte Sie zunächst einmal lediglich befragen als Zeugen, damit wir überhaupt erst einmal dahinter kommen, ob irgendeiner von Ihnen hier im Falle des Brandes irgendetwas weiß. Ja, natürlich, dagegen wäre wohl nichts einzuwenden. Stoßen wir dabei wirklich auf mögliche Täter, muss deren Vernehmung selbstverständlich durch die Kollegin von der WKP durchgeführt werden. Ja. Und im Übrigen... Ja, bitte? Herr Zitt. Ja, bitte? Da meldet sich eben ein Herr, ein Taxichauffeur, der zu der Brandsache in der Säcklerstraße etwas zu sagen hat. Ja, bitte, stellen Sie nur durch. Nein, nein, der Herr ist hier. Ach so, ja, selbstverständlich, bitte. Mhm. Bitte, wollen Sie mal näher treten? Herr Z., erwartet Sie. Ja, Dankeschön. Tag, Herr Kommissar. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Gerach, Fritz Gerach. Ja, bitte, wollen Sie nicht Platz nehmen, Herr Gerach? Dankeschön. Ich komme nämlich wegen der Brandgeschichte da in der Säcklerstraße mit dem Lagerschuppen, die Sache. Ja? Ich habe erst heute Morgen davon gehört, wie ich von meiner Nachttour nach Hause gekommen bin. Ja? Na, nun, weiß ich ja nicht, man kann ja nicht einfach was behaupten, nicht? Bloß, ich hab doch da mal, ich wohne nämlich in der Gegend, Und da Wesig auf dem Fabrikgrundstück da, das doch nach Betriebsschluss passiert, nicht? Ja, ja. Und da hatte ich doch schon öfter beobachtet, dass da, wenn keiner mehr da ist, oder bloß der Pförtner, da spielen dann immer Jungs rum. Ja, ja, die hatten ja wohl auch schon mal eine Meldung an das zuständige Polizeirevier gemacht, Herr Garach. Vor Monaten, vor einem Jahr, was? Ja, sehr richtig, ja. Das war ich. Mhm. Nicht, dass ich den Jungs nicht den Spaß gönne, sich da auszutoben, wenn sie da auch nichts zu suchen haben. Schließlich waren wir ja alle mal jung, nicht? Tja. Bloß, wenn die da anfangen zu kuckeln, wa? Das geht ja nur auch nicht. Ja, natürlich nicht, sehr richtig. Naja, also, klein und kurz, wie ich heute höre, da hat's gebrannt. Da dachte ich mir, na, wenn mal nicht die Lümmels da irgendwie ihre Finger dran hatten. Da ist mir nämlich eingefallen, gestern Nachmittag, ich hatte mir gerade auf den Weg gemacht, um meinen Kollegen abzulösen. Mhm. Und wie ich dann an dem Grundstück vorbeikomme, da sehe ich wieder drei von den Burschen. Mhm. Ich sehe also da wieder auf dem Gelände da beim Schuppen rumturnen. Ja, Sie sagen gestern Nachmittag. Ja. Wann etwa war das? Na, das war so um 6 Uhr rum, Viertel 7. 18 Uhr, also so 18.15 Uhr. Ja, so kann man auch sagen. Und ich habe noch gerufen, verschwindet mal da, Dalli. Da haben sie bloß hehehe zurückgebrüllt. Sie wissen ja, wie die Jungs dazu machen, nicht? Ja, ja, wahrlich. Und haben Sie dabei vielleicht gesehen, dass die Knaben mit Streichhölzern hantiert haben oder dergleichen? Nee, das nicht. Da wäre ich ja nicht weitergegangen. Ich hatte bloß gesehen, wie sie da mit Holzwolle und so hin und her gerannt sind. Mhm. Und wie gesagt, wie ich nur heute höre, dass das da gebrannt hat, ich wollte Ihnen dort wenigstens gleich erzählen. Ja, ja, dafür sind wir noch sehr dankbar, Herr Gerach. Nicht doch, ist das selbstverständlich. Ja, noch eine Frage, Herr Gerach. Ja? Diese drei Jungen da, waren die wohl auch damals, ich meine, als sie dem Polizeirevier eine Meldung gemacht hatten, waren also diese drei Jungen von gestern wohl seinerzeit auch schon dabei? Ja, das glaube ich bestimmt. Hm. Sie würden sie also wiedererkennen? Ja, das möchte ich wohl annehmen. Na gut, wir werden uns gegebenenfalls an Sie wenden, Herr Gerach. Mein Junge? Ja. Na, was soll denn mit dem sein? Wieso interessiert sich für den die Kripo? Oh, es handelt sich lediglich um ein paar Fragen. Ja, aber wieso denn? Mein Junge liegt seit 4 Tagen mit Mumps im Bett. Ach so, oh, dann entschuldigen Sie bitte. Suchen Sie jemand? Ja, ich suche einen Jungen, einen Heiner Hüschel. Der soll hier auf der Straße spielen. Oben im Haus habe ich keinen angetroffen, aber die Hausfrau hat mir gesagt, dass er hier irgendwo spielen soll. Ja, vorhin war er noch hier. Aber der wird sich wohl jetzt schon wieder da drüben rumtreiben. Wissen Sie, hinterm Bahngelände. Ja. Da auf dem Fabrikgrundstück, wo neulich der Schuppen abgebrannt ist. Da ist er nämlich meistens mit ein paar anderen. Bitte, bitte kommen Sie doch hier herein, Herr Kriminalbeamter. Danke sehr. Moment, ich will nur aufschließen. So, darf ich vorgehen? Bitte, bitte. Ja, wenn ich richtig vermute, kommen Sie wegen des Brandes in der Säcklerstraße, ja? Allerdings, ja, aber... Na, ich weiß, dass sich die Leute hier erzählen, mein Junge hätte da mit anderen, mit Freunden, die immer um ihn sind, mit denen hätte er mit Streichhölzern, angeblich hat er immer welche bei sich, aber das stimmt überhaupt nicht. Nicht? Ich habe ihn sofort, wie ich davon gehört habe, ins Gebet genommen. Er war an dem Tag überhaupt nicht da drüben. Hm. Da war er nämlich in dem Jugendheim in der Bisselstraße. Da lasse ich ihn auch ganz gern hingehen. Da weiß ich wenigstens, wo er ist. Ja, ja, verstehe ich natürlich. Und Sie sind sicher, dass der Junge tatsächlich an diesem Tag... Ich bitte Sie. Bisher habe ich noch immer gewusst, wo er sich aufhält. Und wie gesagt, ich habe ihn mir, eben weil die Leute hier so reden, da habe ich ihn mir gleich vorgenommen. Ja, ja, schön, aber Sie werden doch verstehen, Herr Vogert, dass wir in unseren Ermittlungen einfach genötigt sind, überall nachzufragen. Natürlich, ja. Das bedarf keiner Erwähnung, Herr Kriminalbeamter. Und eben weil die Leute so reden, wie Sie ja selbst sagen. Naja, Sie wissen ja, die lieben Menschen, lieben Nachbarn, die reden viel. Na, andererseits ist aber Ihr Sohn Wolf schon im vorigen Jahr einmal, zusammen mit anderen Jugendlichen, ja, dabei beobachtet worden, wie er in der Nähe des jetzt abgebrannten Schuppens mit Streichhölzern hantiert haben soll. Nanu. Ja. Das ist mir ja völlig neu. Ja, aber so ist es bei Ihrem zuständigen Polizeirevier schriftlich niedergelegt. Das höre ich ja zum ersten Mal. Naja, es ist ja damals auch nichts weiter passiert, nicht wahr? Nur ein Mann aus der Nachbarschaft hier hatte das beobachtet und vorsorglich dem Polizeirevier davon Meldung gemacht. Ja, insgesamt handelt es sich damals um 10 Jungen. Na, also nun sehen Sie, um 10. Da muss ja nicht mein Junge etwas damit zu tun haben. Nein, nein, das nicht, aber er gehörte nur mit Sicherheit dazu damals, nicht wahr? Und darum interessieren wir uns ja auch jetzt für ihn. Herr Vogert, ich darf Sie vielleicht bitten, mit Ihrem Jungen mal, sagen wir vielleicht am besten morgen früh, zum Revier zu kommen. Es könnte doch immerhin sein, dass er uns als Zeuge irgendetwas zu der Brandsache erzählen kann. Das ist ja selbstverständlich. Also wenn Sie meinen, Aber es wird wohl besser sein, Sie fragen die anderen auch. Ja, das tun wir natürlich. Mein Junge? Wie stellen Sie sich denn das vor? Mein Junge macht sowas überhaupt nicht. Ja, dafür lege ich meine Hand ins Feuer. Ja, das ja, ich bin den ganzen Tag nicht zu Hause. Ich muss arbeiten. Ja. Und ich kann es mal leisten, weil ich weiß, dass mein Junge sich ordentlich benimmt. Ja, ja, das glaube ich Ihnen alles sehr gern. Aber uns kommt es ja auch nur darauf an, die Hintergründe der Brandursache festzustellen. Und dazu wollten wir Ihren Jungen einiges fragen. Ach. Ich meine, ja, vielleicht hat er doch was gesehen. Vielleicht hat er was gehört. Wir wollen auf jeden Fall die 10 Jungen, die seinerzeit dem Polizeirevier bekannt geworden sind, dem Taxifahrer gegenüberstellen, der am Nachmittag vor dem Brand wiederum 3 Jungen auf dem fraglichen Gelände beobachtet hat. Guten Tag. Guten Tag. Ich sollte mich hier melden wegen der Brandsache in der Säcklerstraße. Ja. Ich habe hier den einen Jungen, den kenne ich schon, den habe ich auf der Straße getroffen und da habe ich ihn gleich mitgebracht. Ja, ach bitte gehen Sie doch gleich nach nebenan. Bitte schön. Nun hört mal alle zu, Jungs. Seid doch mal stille. Pass mal auf, Jungs. Warum ihr hier seid, das wisst ihr ja, denke ich mir jedenfalls. Und ihr habt doch auch alle was von dem Brand da in der Säcklerstraße gehört. Die ganze Gegend redet ja davon, nicht? Und der eine oder der andere von euch weiß da auch sicher bestimmt ein bisschen mehr davon. Na, ein paar von euch sind ja vorher auf dem Grundstück gesehen worden. Und die haben ja wahrscheinlich dann auch irgend in der Nähe was gesehen. Ich meine, wie das, also ihr könnt das alles ganz ruhig hier erzählen. Wir wollen ja bloß hinter die ganze Geschichte kommen. Ja, und Frank? Hat sich was herausgestellt? Ja, Herr Z. Also zunächst mal hat der Taxifahrer die 3 bezeichnet, die er beim Vorübergehen am Nachmittag, so rund 1,5 Stunden vor Entdeckung des Feuers, auf dem Werkgelände gesehen hatte. Aha. Ja. Und geben die zu, dort gewesen zu sein? Ja, sie geben es zu. Nicht gerade auf Anhieb. Ne? Die jungen Herren leiden auch schon manchmal an etwas schlechtem Gedächtnis. Hm. Ja, aber dann ist es ihnen doch noch eingefallen. Sie hatten da in der Nähe des Lagerschuppens gespielt und das hätten sie ja schon öfter getan. Wie wir bereits wissen. Ja, aber andererseits wusste keiner etwas von dem Brand hinterher. Ja. Beziehungsweise hatte keiner etwas damit zu tun. Mhm. Der eine, ein gewisser Siegfried Wöller, 15 Jahre alt, macht übrigens einen sehr netten Eindruck. So. Der will so kurz nach 7:15, also 18.15 Uhr nach Hause gegangen sein. Mhm. Und die anderen beiden, Heiner Hüschel und Wolf Vogert, haben sich nach ihrer Aussage anschließend, also nachdem sie mit Wöller zusammen das Fabrikgelände verlassen hatten, ja, in das Jugendheim in der Bisselstraße begeben. Und das stimmt, oder? Ja, das weiß ich noch nicht, Herr Z., das muss ich noch feststellen, also da werde ich gleich mal hinfahren. Ja. Ja, also auf jeden Fall will keiner von Ihnen zur Zeit des Brandes noch in der Nähe des Grundstücks gewesen sein. Und dann haben wir außerdem 2 Mädel ermittelt, die aussagen können, dass sie den Heiner und den Wolf auf der Straße getroffen hätten und dass die beiden, also die Jungs, nach der Uhrzeit gefragt hätten. Ja, das weiß ich noch genau. Ja? Wir waren nämlich gerade aus dem Kino gekommen, von der Nachmittagsvorstellung. Ah, Nachmittagsvorstellung, das war so nach 6, nicht? Ja, mhm. Die Margot und ich. Ja. Und da haben wir den Heiner und den Wolfi getroffen. Ja. Die wollten zum Jugendheim und haben gefragt, wie spät es ist. Ja. Nun wussten wir das aber selber nicht genau. Wir hatten beide keine Uhr bei uns. Und die Margot meinte noch, es kann so 7:15 sein, mhm, weil wir nach dem Kino noch gebummelt hatten. Ach so, deswegen. Hm. Ja, und da ist uns dann eingefallen, es muss ja schon später sein. Ja. So 6:45 wahrscheinlich. Na schön, aber auch das würde ja nicht ausschließen, dass sich die Jungen bei der Entstehung des Feuers noch auf dem Fabrikgelände befunden haben. Nein, natürlich nicht, Herr Z. Naja, also ich werde ja hören, was man uns in diesem Jugendheim erzählt. Ja, also wir haben hier im Heim eine Liste ausliegen, in die sich jeder Besucher eintragen muss. Ja, Moment, muss oder kann, um Sie als Leiter des Heims mal ganz genau zu fragen? Naja, sagen wir, kann der Kriminalbeamte. Ja. An sich legen wir ja Wert auf die Eintragung, aber es steht natürlich nicht immer jemand dahinter, der das genau kontrolliert, nicht? Klar, ja. Andererseits, wer sich eintragen will und damit beweisen möchte, dass er hier war, der tut's natürlich auch. Allerdings, ja. Und diese beiden, ich meine, der Heiner und der Wolf, die haben sich an dem fraglichen Tag eingetragen. Naja, davon können Sie sich selbst überzeugen. Ja, ja. Ja, aber man kann danach nicht genau feststellen, zu welcher Zeit die Eintragung erfolgt ist. Nee, das geht natürlich auch nicht, ne? Höchstens ungefähr. Ich erinnere mich auch, die beiden Jungs gesehen zu haben, aber wenn ich genau sagen sollte, wann das gewesen ist, das kann ich beim besten Willen nicht, Herr Kriminalbeamter. Das verstehen Sie hoffentlich, denn ja, ja, dazu ist doch bei uns manchmal ein bisschen viel los, ne? Wenn wir annehmen wollen, Frank, dass die beiden Jungen, Heiner Hüschel und Wolf Vogert, für die Brandstiftung, also sicherlich nicht im eigentlichen Sinne vorsätzlich, sondern aus leichtfertiger Spielerei, in Frage kommen, ja, sich hinterher aber in die Anwesenheitsliste des Jugendheims eingetragen haben, um sich so etwas wie ein Alibi zu verschaffen, ja, dann müsste man schon eine gewisse Berechnung voraussetzen. Ja, und das halte ich doch keineswegs für ausgeschlossen, Herr Zett. Ich meine, wenn die Jungs es mit der Angst zu tun gekriegt haben, als sie erkennen mussten, was sie mit ihrer Spielerei angerichtet hatten. Zugegeben, Frank, aber dann bin ich doch dafür, die weiteren Feststellungen, soweit es die Vernehmungen der beiden betrifft, der weiblichen Kriminalpolizei zu übergeben. Die ist dafür zuständig und schließlich nicht ohne Grund dafür geschult. Ich habe überhaupt noch nie mit Feuer gespielt. Na, noch nie, Heiner. Das macht doch wohl jeder Junge mal gern. Das versteht man doch auch. Na, also ich habe jedenfalls mit der Sache nichts zu tun. Ich war ja in der Zeit im Jugendheim. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Von dem Feuer, da kann ich Ihnen überhaupt nichts sagen. Aber du hast aber sicher davon gehört, Wolf. Gehört? Ja, gehört habe ich davon. Das war den nächsten Tag. Da haben Sie alle in unserer Gegend davon erzählt. Ja, eben. Oder hast du dir nicht etwas gedacht dabei? Ja, ihr kennt euch doch schließlich alle untereinander. Hat nicht einer davon erzählt, wer da auf dem Grundstück mit Streichhölzern gespielt haben könnte? Nee, davon habe ich nichts gehört. Ich war mit meinem Freund Rainer. Das war ja an dem Abend im Jugendheim. Na, das wissen wir, Wolf. Aber wann wart ihr in dem Jugendheim? War das nicht viel später? Das glaube ich nicht. Das weiß ich nicht mehr so genau. Der ältere Junge, Herr Z., also dieser Siegfried Wöller, der weiß das alles noch ein bisschen genauer. Das war so. Wir hatten an dem Tag, das hatten wir ja schon öfter gemacht, da waren wir wieder auf dem Fabrikgrundstück da, bei dem Lagerschuppen. Ja, ich weiß. Da hatten wir wieder gespielt, der Heiner und der Wolf und ich. Na, wir bauen uns da manchmal eine Höhle. Da stehen so Bretter rum und Holzwalle ist da auch. Und da machen wir uns so ein Lager. Und an dem Tag, da meinte der Heiner, ja, hatten keiner von euch Streichhölzer. Und ich habe mal gefragt, wozu denn die? Und da meint er, na, wir brauchen doch ein Lagerfeuer. Und da hat dann der Wolf so einen Haufen Holzwolle. Ja, die lag da rum. Die hat er dann angesteckt. Ja. Und da hat der Heiner dann so einen Buschel davon genommen und in den Schuppen geschmissen. Und ich habe nur gesagt, oh, lass doch den Quatsch sein, es gibt doch einen Brand. Ja. Und sie sollten das Feuer austreten. Aber das ging da nicht mehr. Und denn? Da sind wir alle weggelaufen. Da seid ihr alle weggelaufen? Ja. Tja. Ich habe dann noch gesagt, wenn das jetzt weiter brennt, tja, dann muss man noch die Feuerwehr alarmieren. Richtig. Ich habe dann auch noch von der Telefonzelle aus angerufen. In der Säcklerstraße brennt's, habe ich gesagt. Ja, das hat der Pförtner vom Nebengrundstück aus gemeldet. Aber sag mal, dann, Siegfried, was habt ihr dann gemacht? Na, ich bin nach Hause gegangen. Und die anderen? Ich hatte ja auch sonst weiter nichts mit der ganzen Sache zu tun. Und ja, die anderen? Also der Heiner und der Wolfi. Ja, die sind weitergelaufen. Wohin, das weiß ich nicht. Sie sind weitergelaufen, erschreckt vor dem, was sie angerichtet hatten. Nicht mutig genug, einzustehen für die Folgen ihrer Spielerei. Ja, und weitergelaufen zum Jugendheim, um sich ein Alibi zu verschaffen. Und zu dem gleichen Zweck hatten sie unterwegs auch noch andere um die Uhrzeit gefragt, damit auch niemand sie mit dem eigentlichen Ort ihrer Tat, mit dem Brandort, in Verbindung bringen konnte. Ja, die Jungen haben sich ein Alibi verschaffen wollen. Sie kennen also diesen Begriff ganz gut. Warum sagst du Alibi, Heiner? Was verstehst du darunter? Naja, Alibi. Alibi. Das heißt doch, dass man sagen kann, wo man, also zu einer bestimmten Zeit, wo man da gewesen ist. Naja, wenn man mit der Sache selber nichts zu tun hat. Also das weiß man doch. Das kann man jedem Krimi lesen. Oh. Ja, und überhaupt, wir wollten uns ja nur, wie das mal passiert war, da wollten wir uns natürlich nicht kriegen lassen. Sie wollten sich nicht kriegen lassen. Nein, begreiflicherweise. Tja, aber gekriegt wurden sie doch. Und da war ein Schaden von rund 40.000 Mark entstanden, aus bloßer Spielerei. Tja. Wir wollen ja nicht übertreiben, gerade unsere Kinder hier in der Großstadt sind ziemlich begrenzt hinsichtlich des ganz natürlichen, wie sagt man, Tatendrangs, Jugendlicher, das weiß ja jeder von uns. Aber denken auch die Eltern immer daran. Wissen Sie in jedem Fall, wo sich Ihre Kinder aufhalten und was sie außerhalb des Hauses treiben? Schließlich sind es ja doch immer die Eltern, die für alle Schäden aufkommen müssen.